herzlich willkommen zum Uncast Folge 175. Wie gewonnen, so zerronnen der Titel diesmal. Tja, komme ich auch noch dazu in den News. Aber heute eine erfreuliche Nachricht. Der Markus hat mal wieder ein Thema behandelt und einen Beitrag geschickt. Das freut mich natürlich super. Es geht darum um Phablets und um Erfahrungen mit dem Sony Z Ultra. Dann, ja, wie gesagt, die News, auch da sind wieder ein paar haarsträubende Sachen aufgetaucht. Auch wieder über das 4.4 KitKat. Da trägt's mir wieder die Zornesröte ins Gesicht, ja. Und interessante Community-Nachrichten diesmal auch und natürlich die App der Woche. Aber jetzt gleich mal zum Thema vom Markus von smartphonefan.de. Bitteschön, Markus, leg los. So, nach längerer Pause bin ich auch mal wieder im Uncast mit dabei. Nachdem sich mir diese Woche auch im Blog, also auf smartphonefan.de, eine, wie ich finde, ganz interessante Frage gestellt hat. Als vor etwa 2 Jahren Samsung seine erste Ausgabe des Galaxy Note rausgebracht hat, bin ich also mit wehenden Fahnen in den nächsten Laden gerannt und habe mir das Gerät zugelegt. Ich muss sagen, ich war eigentlich auch wirklich begeistert vom Samsung Galaxy Note. Aber damals war es schon so, dass manche Leute gemeint haben, das ist eigentlich schon ein halbes Tablet, viel zu unhandlich als Telefon, und einen Aspekt fand ich vor allem interessant: um auf normalen, nicht für Smartphones optimierten, sondern ganz normalen Internetseiten zu surfen, ist so ein 5 bis 6 Zoll großer Bildschirm immer noch zu klein. Will heißen, man muss in der Regel eigentlich dann doch in die Spalte, die man gerade lesen will, reinzoomen. Ja, und das kann man eigentlich auch mit einem ganz normalen Handy, das, sagen wir mal, 4 bis 5 Zoll groß ist. Ich muss sagen, ich habe das anfangs eigentlich ignoriert, vor lauter Begeisterung. Ich meine, das Samsung Galaxy Note ist ja auch wirklich ein schönes Gerät, muss man ganz klar sagen. Ich habe mir dann auch irgendwann das Samsung Galaxy Note 2 zugelegt, weil das halt eben auch LTE-fähig war. Wobei mich das Galaxy Note 2 nicht überzeugt hat. Ich habe es nach einigen Monaten wieder abgegeben. Trotz Quad-Core und also hardwaremäßig total aufgerüstet, muss ich sagen, ich fand das Samsung Galaxy Note 2 immer relativ langsam in manchen Situationen. Es gab immer kurze Aussetzer bei der Bedienung, je nachdem, was man gerade gemacht hat. Also zum Beispiel, das beste Beispiel war, man telefoniert, hat das Gerät am Ohr, man beendet das Telefongespräch, nimmt das Gerät vom Ohr weg, ja, und dann wartet man so 21, 22, 23 und dann merkt das Display irgendwann, ach, mein Besitzer hat das Gerät ja gar nicht mehr am Ohr, ich könnte eigentlich mal das Display einschalten, damit er auch auflegen kann, das Gespräch beenden kann. Und ich muss sagen, das nervt. Das kann es eigentlich nicht sein. Bei einem wirklich, bei einem Smartphone, das wirklich die schnellste Hardware hat, diese Lags. Ja, ich bin ja seit einigen Monaten, wenn es um Android geht, Besitzer des HTC One. Und ich muss sagen, diese Probleme gibt's bei HTC aber definitiv überhaupt nicht. Das HTC One hat keine Lags. Das HTC One läuft absolut flüssig in jeder Situation. Das Galaxy Note 2 lief ansonsten eigentlich auch flüssig, aber genau das Problem, ja, hat mich wirklich genervt. Kam dazu, dass ich es dann teilweise auch mit einer E-Plus-Karte betrieben habe. Und trotz aller WhatsApps und Hangouts und ähnlichen Diensten der Neuzeit habe ich immer noch mit einigen Leuten, bis vor einiger Zeit, mittlerweile nicht mehr, über die E-Plus Mailbox kommuniziert. Das ist ja eine Möglichkeit, die es eigentlich gab oder immer noch gibt, seit es E-Plus gibt. Sieht wie folgt aus. Man konnte schon immer seine E-Plus-Mailbox kostenlos anrufen. Man konnte früher auch andere E-Plus-Mailboxen, das waren Abrechnungsfehler, kostenlos anrufen. Geht mit Prepaid heute noch, mit Verträgen nicht mehr. Dafür hat man aber als Vertragskunde heutzutage die Möglichkeit, aus der Mailbox heraus Sprachnachrichten auf andere E-Plus-Mailboxen zu verschicken. Ja, und so haben wir früher in den 90er Jahren kommuniziert. War völlig kostenlos und war natürlich eine feine Sache. Wie gesagt, mittlerweile ist es dann doch durch die ganzen Smartphone-Messenger abgelöst worden. Aber für diese Mailbox-Kommunikation musste man natürlich auch öfter mal den einen oder anderen Bedienschritt auf dem Display ausführen. Das war natürlich fürchterlich, wenn das immer so langsam war. Also insofern hat mich das Gerät jetzt nicht so begeistert. Ja, jetzt ist ja schon seit einiger Zeit das Samsung Galaxy Note 3 auf dem Markt. Das Thema Regiolock scheint sich so langsam aber sicher zu erledigen. Samsung scheint einzulenken. Da gab es ja Ende letzter Woche entsprechende Informationen, dass der Regiolock komplett aufgehoben wird, wenn das Gerät in Deutschland mal mit für Telefonie auch für 5 Minuten verwendet wird. Ich frage mich, warum man ihn dann nicht generell weglässt. Denn das ist irgendwie, ich weiß nicht, was Samsung damit bezwecken will. Okay, man möchte vielleicht irgendwelche illegalen Importe und Exporte verhindern, aber genau da, wo die Geräte am günstigsten sind, nämlich auf dem asiatischen Markt, da greift der Lock ja überhaupt nicht. Also insofern, das ist wirklich merkwürdig. Auf jeden Fall, ich frage mich momentan, macht es Sinn, in ein solches Gerät zu investieren? Und mittlerweile muss ich ehrlich sagen, ich bin der Ansicht, nein. Also ein Phablet hat absolut seine Berechtigung. Ich habe zum Beispiel einen Arbeitskollegen, der ist etwas sehbehindert und der freut sich natürlich über den wirklich großen Bildschirm, über das große Display, hat noch ein Galaxy Note 1 und ist damit eigentlich auch zufrieden. Ja, eben weil er auf dem Display halt eben doch was sieht. Ja, was bei einem kleinen 4 oder 4,5 Zoll großen Touchscreen wahrscheinlich schon deutlich schwieriger wäre. Ja, aber ich frage mich, welchen Mehrwert bietet mir ein Samsung Galaxy Note 3 gegenüber einem Galaxy S4 oder HTC One? Wie gesagt, ich bin mit dem HTC One ja ansonsten auch wirklich zufrieden. Ich mag an dem Gerät vor allem die wirklich guten Stereo-Lautsprecher. Natürlich darf man da keine HiFi-Anlage erwarten. Das ist klar, das ist jetzt nichts, was zum Musikgenuss oder so einlädt, aber ich sag ganz ehrlich, um Podcasts zu hören, wo hauptsächlich natürlich gesprochen wird, oder auch um Nachrichten zu hören, reicht das meiner Ansicht nach völlig aus. Natürlich ersetzt so ein Handy nicht die HiFi-Anlage im Wohnzimmer, um Gottes Willen, das kann das arme Teil nicht leisten, aber um am Nachttisch als Radiowecker zu fungieren oder ähnliches, da ist es wirklich völlig ausreichend. Ja. Also ich bin mittlerweile der Ansicht, ich werde mir kein Samsung Galaxy S3 kaufen, weil ich mittlerweile auch zu der Erkenntnis gekommen bin, ja, das stimmt, eigentlich bietet mir das Gerät nur in ganz wenigen Situationen einen Mehrwert gegenüber kleineren Smartphones, muss ich ganz klar sagen, weil es ist tatsächlich so, für normale www-Seiten ist das Display definitiv immer noch zu klein. Ja, das heißt, ich muss zoomen und das kann ich auch mit einem kleineren Gerät, das mir dann wiederum den Vorteil bietet, dass es einfach handlicher ist, wenn ich es einfach auch als Telefon und nicht nur als mobiles Internet-Device verwende. Und deswegen habe ich mich eigentlich gegen dieses Gerät entschieden. Ich hatte geliebäugelt mit dem Sony Xperia Z Ultra. Ich war ja im Juli, war es glaube ich, auch auf dem Launch-Event in München von Sony Deutschland, muss wirklich sagen, dieses Gerät hat mich wirklich von der Größe und vom Formfaktor her überzeugt. Es gibt dazu ja diese Bluetooth-Freisprecheinrichtung, wobei die momentan scheinbar nicht bis schwer lieferbar ist. Diese Bluetooth-Freisprecheinrichtung ist praktisch ein Telefonhörer und damit könnte man das auch umgehen, dass es natürlich ein bisschen unhandlich ist, so ein 6,4 Zoll großes Gerät ans Ohr zu halten zum Telefonieren, was im Notfall sicherlich auch mal geht, aber jetzt nicht wirklich praktisch ist. Ja, aber das Samsung Galaxy Z Ultra hat wirklich ein hervorragendes Display. 6,4 Zoll und ich muss sagen, da bin ich, ich habe mir das Gerät ja auf dem Launch-Event angesehen, da bin ich wirklich mit WWW-Seiten klargekommen. Also das ist, denke ich mal, die unterste Größe, die wirklich in Ordnung ist, um normale Internetseiten darzustellen und auf denen halt eben zu surfen. Allerdings, und das konnte ich natürlich auf so einer Veranstaltung jetzt nicht testen, allerdings hört man allenthalben, dass das Sony Xperia Z Ultra einen exorbitant bescheidenen Lautsprecher haben soll. Das ist für mich als Webradio- und Podcast-Nerd natürlich schlecht. Jetzt könnte man sagen, na klar, man nimmt ein Headset, man nimmt Bluetooth-Kopfhörer, man nimmt so eine Jambox oder ähnliche Geräte. Alles gut und schön, aber das ist mir im Badezimmer oder am Nachttisch doch ein bisschen unpraktisch. Und mein Nutzungsverhalten ist eben so, vom Wachwerden über Badezimmer und Frühstück, bis ich dann ins Büro komme, hat eben zum Beispiel Podcasts wie den Uncast zu hören. Und da muss es schon, also ich brauche jetzt wirklich keine HiFi-Stereo-Qualität. Das kann so ein kleines Smartphone niemals leisten, ist völlig klar. Aber einigermaßen klingen, statt quäken. Und das ist ein wörtliches Zitat aus Reviews zum Xperia Z Ultra. Einigermaßen klingen muss das Ding dann halt eben schon. Ja, dass man da wirklich keine Wunder erwarten kann, keine kleine HiFi-Anlage, das kann nicht mal das HTC One leisten. Das ist richtig, aber es klingt wenigstens einigermaßen. Und das muss es eigentlich auch, denke ich jedenfalls mal. Deswegen habe ich mich auch gegen dieses Gerät mittlerweile entschieden. Und das bedeutet natürlich, man muss weiterhin zwei Geräte eigentlich dabei haben, nämlich ein Smartphone und ein Tablet. Ob das dann ein Nexus 7 oder ein iPad Mini oder irgendwas anderes im Bereich zwischen 7 und 8 Zoll ist, das bleibt dann eigentlich jedem selbst überlassen. Aber ein Phablet, muss ich sagen, also diesen Boom, den es ja vor allem auch auf dem asiatischen Markt gibt bezüglich Phablets, ich kann ihn aus heutiger Sicht auch nicht mehr nachvollziehen, obwohl ich mal Fan dieser Gerätekategorie war. Aus heutiger Sicht muss ich wirklich sagen, das ist für ein Smartphone zu groß und für ein Tablet einfach zu klein. Ja. Ich bin genauso der Ansicht, beispielsweise ein 10 Zoll großes Tablet macht nur bedingt Sinn. Zum Beispiel zu Hause als Laptop-Ersatz. Nur sind wir ganz ehrlich, ein Chromebook oder ein günstiges Windows-Notebook mit 10, 11, 12 Zoll großem Display bekommt man auch schon für unter 500 Euro und erfüllt eigentlich zu Hause den besseren Zweck, weil ich da dank Tastatur auch produktiv arbeiten kann. Für unterwegs wiederum ist ein 10 Zoll großes Tablet eigentlich zu groß, so dass es da dann so eine 7 oder 8 Zoll Größe sein sollte. Und ja, deswegen ist das eigentlich auch meine Kombination Smartphone, 7 Zoll Tablet und dann halt eben ein MacBook oder Ultrabook, MacBook Air oder Ultrabook, das bleibt dann eigentlich wieder jedem selbst überlassen, für die Nutzung zu Hause, zusätzlich zum Desktop-Rechner, wobei man den sich fast sogar schenken könnte, wenn man da möglicherweise mit externer Tastatur und entsprechend großem externem Display arbeitet, könnte man sogar ohne den Desktop-Rechner auskommen. Jetzt im privaten Bereich, sage ich mal, sieht bei mir ein bisschen anders aus, weil ich eben auch zu Hause arbeite. Ja, das wäre es dann eigentlich mal praktisch als Beitrag zum Nachdenken. Macht ein Phablet wirklich Sinn? Ich bin der Ansicht, mittlerweile eigentlich nicht. Weil, wie gesagt, als Tablet ist es definitiv zu klein und als Smartphone ist es eigentlich zu groß. Es sei denn, ich bin jetzt jemand, der wirklich nur ein Gerät mitnehmen möchte unterwegs, aber zum Beispiel öfter Videos guckt. Ich meine, dafür ist sowas natürlich wirklich eine hervorragende Möglichkeit. Aber ich denke mal, das ist dann auch nicht so die ganz häufige Anwendung. Aber ansonsten denke ich mal, mit der Kombination Smartphone, maximal 5 Zoll groß, wie zum Beispiel Galaxy S4 oder Nexus 5 und Tablet. Welche Größe muss dann jeder für sich selbst entscheiden, fährt man auf jeden Fall besser. Das war's dann für heute von meiner Seite. Ich gebe zurück zum Rio und denke mal, demnächst hören wir uns auch im Uncast einmal wieder. Jo, danke Markus für das Thema. Ist sehr interessant. Also ich meine, die Phablets, also ich bin ja Fan von etwas größeren Geräten, von daher finde ich die Idee gerade von dem Z Ultra beispielsweise sehr, sehr gut. Ich mag das schon. Ich denke zum Beispiel für Spiele ist das besonders interessant, weil auf dem Handy-Display sind die Spiele wirklich, naja, auch beim 5-Zoll-Display meistens nicht ganz so toll. Auf dem Tablet hingegen sieht es wieder gut aus, mit 7 Zoll, ja, mit gut aussehen meine ich natürlich schön zu spielen. Ja. Aber so zwischendrin war es, das wäre auch was. Also bestimmt auch für die Spieler interessant, so zwischen 6 und 7 Zoll nochmal so ein Phablet. Ja. Gut, dann komme ich jetzt zu den News. Ja, HP Chromebook 11, der ist wegen überhitzten Netzteil oder wegen Netzteilen, die eben überhitzen können, zurückgerufen worden, gestoppt worden heißt es eigentlich. Ist noch nicht ganz so lang bei uns zu bekommen, erst wenige Tage gibt's das und schon muss eben jetzt hier der Verkauf gestoppt werden, weil eben diese Netzteile zu stark überhitzen können, so dass sie auch zu Defekt führen können oder vielleicht sogar zu noch was Schlimmerem, wenn das weiter spinnt, der Gedanke. Deswegen ist das jetzt so getroffen worden. Was jetzt mit den bestehenden ist, die sollten eigentlich von HP ausgetauscht werden, aber da liegt noch ist noch keine weiteren Informationen bekannt. Ich hoffe, dass das so schnell wie möglich passiert, weil die Leute, die jetzt schon eins gekauft haben, die sitzen natürlich jetzt im Trockenen, ohne das Netzteil zu beobachten und feuerfest irgendwo beim Laden hinzustellen, bleibt dann nicht viel übrig. Das ist schon ziemlich schade. Ja, die Leute werden sicherlich sauer auf HP bzw. auf Google sein, ja, ist ja offiziell so, ne, mit Google in Verbindung gebracht, aber ich bin sauer auf Google wegen der 4.4 KitKat Apple Edition. Ja, genau. Was damit auf sich hat. Ihr wisst ja, Apple bringt immer die Updates raus, auch für ältere iPhones, und sagen dann immer, hier, ja, wir bringen die Updates viel länger raus. Ja. Aber in der Tat, in Wahrheit, entpuppen die sich als kastrierte Version. Da fehlen dann eben viele Funktionen, die bei den neuen Geräten aktiv sind. Ja. Und die sind bei den älteren Geräten dann nicht vorhanden, trotz dem neuen Update. Auf sowas habe ich natürlich keine Lust, das finde ich unmöglich, das ist nicht das richtige Betriebssystem, kein neues Betriebssystem, sondern das ist ja ein Bugfix vielleicht oder sowas. Ja. Und jetzt macht Google das tatsächlich gleich. Ich habe meinen Augen nicht getraut, als ich das gelesen habe, beim Nexus 5 und beim Nexus 4, Entschuldigung, beim Nexus 5 natürlich nicht, beim Nexus 7 und beim Nexus 4, da ist offenbar das KitKat-Update ohne diesen Transparenteffekt, ja, für die, den ich letztes Mal so hoch gelobt habe, ja, für die Leiste unten und oben, ja, also für die Soft-Button-Leiste, die da eingeblendet wird, und oben für die Statuszeile, ist nicht vorhanden. Und das kommt daher, oder zusätzlich, weiß ich nicht, kommt drauf an, ob das damit zusammenhängt oder nicht, der Google Experience Launcher ist ebenfalls nicht Bestandteil dieses Updates. Ja, und damit bleiben natürlich die wichtigsten optischen Neuerungen fern von Android, von Nexus 4 und Nexus 7. Das ist eine herbe Enttäuschung, das geht nicht, da bin ich ziemlich sauer deswegen auch. Ich meine, bei dem Launcher, da habe ich ja schon gesagt, den hätte ich wahrscheinlich eh wenn möglich deaktiviert bzw. ersetzt durch einen anderen, weil ich möchte die Google Suche nicht permanent im Hintergrund haben und alle Aktionen, die ich hier ausführe, hier über diese Google Search App machen, denn nichts anderes ist der Launcher. Aber ich möchte diese Transparenz, ja, und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, weil das verändert nämlich das gesamte Gefühl beim Benutzen des Telefons, da man nämlich gefühlt mehr Platz hat. Zum Beispiel das Wallpaper wird komplett angezeigt, ja, und man hat einfach das Gefühl, das Display wäre eine ganze Ecke größer. Und das ist ganz, ganz wichtig meiner Meinung nach. Ja. Das verändert das gesamte Gefühl von der Benutzung. Außerdem, ja, und da bin ich auch enttäuscht, dass das anscheinend auch Bestandteil von einem Google Search Launcher ist, dass wenn man nach links swiped, ja, um das mal so zu sagen, dann wird Google Now eingeblendet bei dem Nexus 5. Ja. Und beim Nexus 4 und dem Nexus 7 trotz KitKat eben nicht. Ich finde, das ist schon ein starkes Stück. Ja. Egal, was Google da an Entschuldigungen vorbringt, dass sie eben beim Nexus 5 nur testen wollen. Ja, wie? Nexus 5, ihr seid alle Beta-Tester jetzt, oder wie? Euch kann man dem Dreck, kann man euch gönnen, ja, aber Nexus 4, Nexus 7, Leute, nee, da können wir das nicht machen, das ist zu arg. Ja? Dann wollen wir erstmal abwarten, ob sich die Leute beim Nexus 5 aufregen oder wie. Das kann ich nicht verstehen. Tut mir ehrlich leid, aber das ist ein hanebüchenes Argument, ja. Da wäre ich ja sauer als Nexus 5 Besitzer, wenn das wirklich so wäre, ja, dass ich dort Versuchskaninchen bin. Die andere Sache, was gesagt wird, ja, der Launcher wird ja wahrscheinlich erhältlich sein als extra App dann, ja, der Google Experience Launcher, wobei der nirgends offiziell jemals Google Experience Launcher genannt wurde und es steht auch noch lange nicht fest, dass das so im Market dann oder im Play Store dann veröffentlicht wird, damit Nexus 4, Nexus 7 das updaten können. Und gleichzeitig noch, bleibt dann natürlich die Frage, was ist mit der transparenten Zeile unten oben, ja, ist das dann Bestandteil von diesem Google Experience Launcher, nur Bestandteil von Experience Launcher, das wäre ebenfalls eine herbe Enttäuschung, das wäre dann ja, ich möchte es gar nicht aussprechen, aber das wäre dann ja im Prinzip ein Betrug, ja, das wäre dann von wegen, hier mit dem Update das so und so machen, das könnte jede App ja jetzt schon machen, auch ohne 4.4. Ja, das ist, nee. Nein, das finde ich nicht korrekt, ja. Wirklich, ich bin ziemlich sauer, damit bin ich auch nicht alleine. Ja, man kann natürlich sagen, ja, okay, aber die transparenten Zeilen alleine, naja, okay. Gut, für mich sind es die transparenten Zeilen alleine, für anderes ist es aber auch der komplette Launcher, der komplett fehlt. Und der Launcher ist ja eigentlich das wichtigste Teil bei so einem Betriebssystem. Das ist das, was man jeden Tag ins Gesicht geschmissen bekommt, wenn man das Handy einschaltet. Und der ist komplett anders bei KitKat 4.4 auf dem Nexus 4. Komplett anders als beim Nexus 5. Ja. Und das kann ich absolut nicht verstehen. Und da sind zu Recht die Foren überfüllt mit entrüsteten Leuten, und ziemlich miese Laune gibt das, ja. Google, macht euren Apple-Mist bitte nicht auf Kosten von den Nutzern, die euch jahrelang treu geblieben sind, ja. So geht das nicht. Werd nicht zu Apple. Schon seid ihr mich bald los. Ganz einfach. Gut, jetzt, wenn ich mich jetzt entrüstet hab, ja, kommt noch, zusammen, was ich eben gescholten habe, in Google Search gibt es nämlich auch ein Update dafür. Google Search bringt die 3.1.8 Version raus und das soll auch vorbereitet sein für den Google Experience Launcher bei 4.1 und größer. Ja. Auch das ist eine Meldung, die geht mir so überhaupt gar nicht gut nach, weil man sieht hier natürlich klar, dass sich da auch noch nichts geändert hat mit der Transparenz und der Launcher, das ist auch noch der gleiche. Angeblich soll das nur dafür sorgen, dass man in Zukunft diesen Launcher nutzen kann. Aber das sind alles mehr oder minder Gerüchte. Und nochmals, ein Google Experience Launcher ist niemals offiziell kommuniziert worden. Ja, das ist ein Gebilde, ein Ausdruck, der wurde von der Presse hier ins Leben gerufen und das ist niemals offiziell gesagt worden. Eieieiei. Gut. Und man kann sich so eine Vorabversion wohl schon installieren. Aber ihr wisst, was ich davon halte. Ja, offiziell, warum wird das so gemacht? Das Google Search Update aber insgesamt gesehen eine gute Sache, weil es ein paar neue Funktionen bringt, mal von diesem ganzen Kuddelmuddel mit dem GIL abgesehen. Bringt neue Sachen, neue Befehle auch für das Google Now und arbeitet jetzt etwas besser, schneller auch, meiner Meinung nach. Ja. Und bietet auch einige Funktionen mehr. Es gibt ein neues Icon für das Mikrofon, wo ihr auch gleich erkennen könnt, ob dieses Okay Google, ja, eingeschaltet ist, diese Funktion oder nicht, wo man eben das Handy gleich zum Suchen bewegen kann mit Okay Google. Auf dem Nexus 4 natürlich deaktiviert, klar, aber es gibt eine Möglichkeit, wenn man das Google Now aufruft, ja, dass man dann sagt, okay Google. Und das kann man aber auch abschalten, wenn man nicht haben will, dass sobald man Google Now aufruft, dass dann eben das Handy zuhört. Ich habe es aus Batteriespargründen mal abgeschaltet, aber das könnt ihr jedenfalls machen in der App, kein Problem. Gut, also das Google Search Update sicherlich eine gute Sache. Ja. Samsung und der Region Lock, ja, das ist ein Desaster. Da sind wiederum die Samsung Fans oder ja, Leute davon betroffen und die finden es auch gar nicht witzig. Ich habe euch ja gesagt, dass Samsung in den USA Geräte rausbringt, die mit einem komischen Lock versehen sind. Das heißt, man muss eine inländische Karte reinlegen und dann kann man eine Karte reinlegen von jedem gewünschten Land. Das war so ganz so nicht richtig. Das hat nur den Anschein gehabt. Und das Ganze war sehr ja, intransparent, warum das überhaupt so funktioniert oder nicht. Und die Leute sind hier ziemlich sauer geworden. Auch für das Galaxy Note 3, ja, gibt es das dann. Und zwar auf alle Android 4.3 Smartphones soll das dann gemacht werden von Samsung. Und die User sind natürlich da auch sauer deswegen. Und Samsung denkt aber nicht dran, dieses wieder rückgängig zu machen mit diesem blödsinnigen Region Lock. Nein, sondern die erklären nur zumindest mal, worum es geht. Immerhin, schon mal ein Anfang, oder wie es geht. Das ganze Durcheinander und Gerätsle kam deswegen, weil man offenbar 5 Minuten lang telefonieren muss mit einer inländischen Karte, bevor das dann freigeschaltet ist für alle anderen Karten. Ja, Hintergrund ist halt eben der, wenn man zum Beispiel in Urlaub fährt, kann man sich eine Karte aus dem entsprechenden Urlaubsland holen und dann eben zu günstigeren Tarifen, vor allem für die Datentarife sehr wichtig bei den Smartphones, eben das Ganze benutzen. Das ging so jetzt eben nicht mehr. Wenn man hier dann darauf geachtet hat, dass es vorher eben schon freigeschaltet wurde. Eine Möglichkeit zu sehen, ob es freigeschaltet ist oder nicht, das gibt's immer noch nicht. Ja. Und das Ganze ist schon fraglich, warum Samsung das überhaupt macht. Da kamen auch Spekulationen hoch, ich habe auch schon einige spekuliert darüber, was das sein könnte. Und offenbar ist es was ganz Einfaches, nämlich wieder mal die Gewinnzucht von solchen Unternehmen. Nämlich, man will damit Reimporte verhindern, ja, manchmal auch Grauimporte genannt, ich weiß nicht, was da grau sein soll. Ja, wir haben einen globalisierten Markt, ich kann mir das Telefon kaufen, wo ich will. Ja. Aber offenbar mag das Samsung nicht ganz so und versucht eben da die Leute zu zwingen, Geräte von dem heimischen Markt zu kaufen mit diesem seltsamen Regionallook. Meiner Meinung nach ist das ein Fall für den Verbraucherschutz, ja. Und ich bin auch überzeugt davon, dass es nicht mehr lang dauert, bevor das hier dort vorgebracht wird, denke ich mal. Google Now hat auch Probleme mit dem Nexus 5 offenbar. Die Beschwerden werden größer, dass Google Now abstürzt, ja, beim ersten Aufrufen sogar schon, dass es auch teilweise Informationen nicht lädt und damit die ganze das ganze Google Now sinnlos wird, ja. Und Das Ganze soll eben auf dem Nexus 5 passiert sein. Die Anzahl der Leute, die damit Probleme haben, deutet schon darauf hin, dass es da möglicherweise irgendwo sich um einen Bug handelt. Ich gehe mal davon aus, dass es softwaremäßig ohne Probleme behoben werden kann. Android Police geht davon aus, dass es damit mit der Location History zusammenhängt, ob die ausgeschaltet ist oder nicht verfügbar ist, weil einige Länder eben das nicht erlauben, dieses Location Tracking. Ja. Und damit wäre es für sie Google Now vom Tisch, sozusagen. Ja. Ob das stimmt oder nicht, kann ich natürlich jetzt nicht gucken. Ich habe kein Nexus 5. Vielleicht hat das bei euch schon mal jemand ausprobiert. Aber ich weiß nicht, ihr dürft bestimmt alle die Location History angeschaltet haben, ja, damit ihr Google Now auch nutzen könnt. Ansonsten käme es natürlich drauf an. Würde mich schon mal interessieren, ob ihr da auch Schwierigkeiten habt mit Google Now auf eurem Nexus 5. Moto G, Motorola, hat mal wieder ein neues Telefon veröffentlicht, ja, und alle haben natürlich gespannt drauf gewartet. Moto G nennt sich das. Das war schon längere Zeit klar, dass es bald veröffentlicht wird. Aber leider hat auch hier Motorola es wie bei dem Moto X nicht geschafft, aus der Mittelmäßigkeit rauszukommen. Das hört sich jetzt so böse an, aber es ist eben auch ein Mid-Range-Phone. Ja, das sieht man ganz klar bei den Daten. 4,5 Zoll Display mit 1280x720 Auflösung, 329 ppi. Ein Qualcomm Snapdragon 400 Prozessor mit nur 1,2 GHz getaktet, ja, und Adreno 305 CPU, da sieht man es eben ganz deutlich. Hauptspeicher 1 GB, auch das deutet klar darauf hin, dass es Midrange ist. Das Telefon gibt es mit 8 GB oder 16 GB und 2 Jahre gibt es kostenlos 50 GB Google Drive dazu, zumindest in den USA, wo das Handy auch momentan nur erhältlich ist. Und ein 2070 mAh Akku. Die Kamera hat sage und schreibe atemberaubende 5 Megapixel. Woo! Ja, und das auch noch in einem 4:3 Format. Jetzt wird's langsam lustig. Da lohnt sich natürlich auch der vierfach Digital-Zoom, dass man gleich gar nichts mehr erkennen kann. Immerhin ein Slow-Motion-Video, eine Slow-Motion-Video-Funktion. Das ist interessant. Ja, ganz ernsthaft. Und eine Auto-HDR-Funktion. Auch das hört sich gut an. Frontkamera 1,3 Megapixel Standard. Videoaufnahmen können gemacht werden mit 720p. Also ihr merkt schon, vom Sitzhauen tut einem das nicht. LTE gibt's auch nicht. Das dürfte für den Markus wieder ein herber Schlag sein. Ja? Aber das ist eigentlich eine Sache, wo man, naja, sagen wir mal, ein Fall für die Krabbelkiste, finde ich. Ne? Schade. Ich hoffe, dass Motorola mal wieder ein richtiges High-End-Phone rausbringen kann. War nämlich früher mal dafür bekannt. Aber das wird wohl noch etwas dauern. Das Samsung Galaxy Gear, das hat mich auf ganzer Linie enttäuscht. Ich weiß, heute gibt's jede Menge negative Nachrichten. Ich kann ja auch nichts dazu, aber es ist nun mal so. Ja. Ich habe mittlerweile die Möglichkeit gehabt, ja, das Galaxy Gear zu testen, habe das auch getan. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was man damit anfangen soll. Also sorry, die Notifications, die sind das viel zu, die Displaygröße ist einfach viel zu klein. Da kann man nichts vernünftig mit anfangen. Ja. Wenn man gewohnt ist, sowieso immer aufs Handy zu schauen, ja, alle paar Minuten, dann ist es eh egal, ne? Im Gegenteil. Nichts wird mich davon abhalten, an dieser Uhr das zu tun, ja, weil einfach zu wenig Information auf dem Bildschirm ist. Die Bedienung dieser Smartwatch ist einfach grausam, meiner Meinung nach. Mit dem einen Knopf und, also, das ist sowas von furchtbar, finde ich. Das fühlt sich an wie so 1975 Retro-Style, aber nicht im positiven Sinne dann, ja, sondern wie so ein Gadget, ja, das eigentlich nichts kann, aber man hat's halt am Arm. Ja. Und das ist furchtbar, finde ich, ja, furchtbar. Mag zwar sein, dass da noch ein paar Apps jetzt kommen dafür, um das Ganze ein bisschen aufzuwerten. Es ist ja da einiges schon in Planung. Aber momentan muss ich ganz ehrlich sagen, keine Ahnung, was das Teil soll. Und das ist, wie gesagt, eine schwere Enttäuschung. Gruselig, gruselig. Dass sowas auf den Markt kommt. Von Samsung. Jetzt habe ich fast Google gesagt. Ja, okay, Google abschalten habe ich schon gesagt. Ja, wenn das einem zu suspekt ist, ja, dann kann man das machen. Und zwar geht man da in die, also man klickt dieses oder tippt dieses Icon an, ja, oben in der Google Search Widget Leiste. Ja. Klickt da dieses Mikrofon-Icon an und dann gleich ganz unten auf diese 3-Punkt Auswahlmenü, ja, und dort geht man dann auf Voice und dort dann auf Hot Word Detection und dort kann man das an- und ausschalten. Für Nexus 4 ist es ja so, dass dieses okay Google auf dem Homescreen überhaupt gar nicht aktiv ist, aber auch das kann man in Google Now oder in der Search-Funktion ausschalten, dass da nicht immer auf dieses okay Google gewartet wird. Ja, und ich weiß sowieso nicht, wo da der ganze Zeit das Sinn drin war, wenn ich in Google Search eh schon bin oder in Google Now und dann ist das Icon ja dort und dann ist es ja kein Problem, ja, das anzutippen. Anders ist natürlich beim Nexus 5 und beim Moto X, wenn das am Homescreen praktisch immer aktiv ist, dann könnte man da fürs Auto beispielsweise schon interessante Anwendungen sich ausdenken. Ja. Und wenn das immer aktiv ist, da muss man dann wirklich keine Hand mehr ans Gerät legen. Da ist es schon sehr, sehr interessant, ja. Aber wie gesagt, an- und ausschalten kann man das auf jeden Fall, wenigstens etwas. Und dann dürften auch die Skeptiker zufrieden sein. So, eine super positive Nachricht habe ich allerdings noch. Ja, wer noch kein Deezer-Abo hat, jetzt ist die Chance, ein Premium-Plus-Abo zu bekommen bei Deezer. Und zwar Web und Mobile. Nicht verwechseln mit dem normalen Premium Abo, das nur für das Web zählt, ohne Smartphones und Tablets. Ja, das kostet immer 4,99, aber jetzt zeitlich begrenzt, ich weiß nicht, wie lange das geht, das steht nicht dran drin hier, das Premium Plus Abonnement für Web und Mobile, unbegrenzte Nutzung ohne Werbung, ja, für 4,99 im Monat. Das Angebot gilt 6 Monate lang, zahlt ihr also nur 4,99 pro Monat, ist monatlich kündbar. Danach kostet es dann normal, wie eben auch andere Dienste, 9,99. Und aber vorher braucht ihr erstmal 6 Monate, könnt ihr für 4,99 den Dienst nutzen. Das ist die Chance. Ja, danach könnt ihr immer noch entscheiden. Wie gesagt, man kann monatlich kündigen, also gibt kein Problem damit. Ihr seid also nicht vertraglich groß gebunden. Und das ist schon eine interessante Geschichte. Deswegen, ich habe ja mal Deezer auch ausgiebig getestet. Meiner Meinung nach einer der besten Streaming-Music-Dienste, die es gibt. Auch mit einem riesigen Angebot. Beim letzten Test, den ich gelesen habe, ich glaube in der Connect war das, war Deezer der Musik-Streaming-Service mit den meisten Songs. Selbst Spotify, Music Unlimited, MTV und so weiter. Alle haben nicht so viel Titel im Sortiment gehabt wie Deezer. Ja. Ja, dieser ist in Frankreich angesiedelt und da bleiben auch die Daten in Europa, mehr oder minder zumindest, ja. Und ist aber voll in Deutsch verfügbar auch und auch in Englisch und auch in Französisch natürlich und könnt ja hier die ganzen Sprachen auswählen. Ich glaube, es ist sogar Polnisch noch dabei, ja, genau, und ist auch Türkisch dabei? Ja, Türkisch ist auch noch dabei. Super, ne? Also, die denken an was. Gut, Leute, also dieser momentan zeitlich begrenzt, ich weiß nicht, wie lange das geht, für 4,99 komplett. Wahnsinn. Dann ist mir noch eine App ins Auge gestochen, ist zwar nicht App der Woche, ja, aber interessant ist auf jeden Fall. Nur was hat das mit dem Marsmenschen in Römeruniform auf sich? Ich habe das schon nicht verstanden bei diesem Comic, den es da gab. Was waren das nochmal? Es gab nochmal so einen Comic, wo auch hier Looney Tunes, genau. Marvin the Martian, genau. Das wird auch im Artikel hier erwähnt. Das habe ich schon nicht kapiert, aber auf jeden Fall jetzt römische Marsmenschen oder Marsmenschen in Römeruniform greifen die Erde an und ihr müsst die Invasion abwenden. Ja, da werden sich natürlich der römischen und griechischen Mythologie ausgiebig bedienen. Ja, und ja, ich meine, okay, schlag sie zurück, ja, lass es nicht angehen, ja, dass die Römer vom Mars hier die Welt erobern, ja, das kann ja gar nicht sein. Auf jeden Fall ist es grafisch schön gemacht, das Spielkonzept soll süchtig machen. Wie gesagt, ich habe es noch nicht ausprobiert, muss ich demnächst mal machen. Und vielleicht wird es ja die nächste App der Woche, wer weiß, wer weiß. Und ja, also interessant ist auf jeden Fall. Es ist auch wieder so ein Freemium-Game, das heißt, man kann hier kostenlos spielen, aber wenn man schneller vorankommen will oder zusätzliche Erweiterungen haben will, dann kann man gegen echtes Geld auch Zusatzsachen kaufen, ja, beziehungsweise gegen Ingame-Gold, und Ingame-Gold könnt ihr aufstocken, ja, und so weiter. Wie ihr kennt das schon, ne? Da muss man also immer aufpassen. Aber ist ja heute ein Standard schon für die Spiele. Dafür ist es meistens dann eben auch sehr günstig oder sogar kostenlos, die App erstmal anzuspielen, was ja auch was wert ist. Ja, nur dann muss man aufpassen, dass man eben nicht schnell zu viel Geld investiert. Also die App ist kostenlos erhältlich, auf jeden Fall. Romance from Mars nennt die sich. Romance from Mars. Ja, und schau mal, den Artikel verlinkt, da könnt ihr noch ein bisschen was davon sehen, bevor ihr es kauft. Oder bevor ihr es runterlädt. Gut, das waren auch schon die News. Und jetzt komme ich zu den Community-Sachen. Da kam ein interessanter Hinweis oder Beitrag von Stefan. LED-Plinger bringt die Benachrichtigungslampe zum Glühen. Jawohl. Eine interessante Geschichte auf jeden Fall. Ich habe, seit ich das Nexus 4 habe, ja wieder eine schöne Leuchtdiode, und da bin ich ganz happy, als ich da das K9 Mail installiert habe, dass ich da selbst die Farbe einstellen konnte, mit dem die LED blinken soll. Da kann ich dann nämlich wunderbar unterscheiden, was das jetzt war. Hangouts ist weiß, ja, schnödes, und K9 Mail dann noch zum Beispiel rot, ja, und das fand ich halt sehr, sehr toll. Und mit dieser App LED-Blinker könnt ihr das bis ins Extrem treiben, die Blinkfrequenz ändern, die Farben ändern, und für alle möglichen Benachrichtigungen oder Aktionen eben diese Leuchte, die LED zum Leuchten bringen. Aber nicht nur das, für die Handys, die keine LED haben, können Teile vom Display als mit einem Icon oder mit einem Punkt, ja, zum Leuchten gebracht werden. Besonders für AMOLED-Screens ist das interessant, ja, weil die nämlich, so auch im Artikel, keinen Strom verbrauchen, wenn der Pixel dunkel ist, ja. Das wäre mal interessant, ob das tatsächlich so der Fall ist. Hier, das Nexus 4 soll ja angeblich ein AMOLED haben, aber wenn ich hier auf schwarz schalte, dann ist es trotzdem immer noch ein bisschen beleuchtet. Also ich weiß nicht, ob das so korrekt ist, oder ob hier meine Info falsch ist. Ja, angegeben wird es jedenfalls mit AMOLED. Und tja, auf jeden Fall, wenn ihr so ein AMOLED-Handy habt, gibt ja auch Samsung-Geräte davon, dann könnt ihr das quasi nutzen, ohne dass euch gerade die Batterie leer gesaugt wird, auch wenn ihr keine LED habt. Also sehr schöne App, danke an den Stefan. Der Ralf hat auch darüber dazu geschrieben, Kommentar: LED-Blinker benutze ich schon etliche Monate auf dem Nexus 4 und bin sehr zufrieden damit. Ich kann die App empfehlen. Schade, dass das Nexus 7 II keine farbige Benachrichtigungs-LED hat, sonst würde ich es auch dort nutzen. Bei Geräten ohne LED ging es zwar mit der Bildschirmbenachrichtigung, aber das verfehlt für mich den Sinn. Gut. Dann gibt's noch eine Richtigstellung von BlackBerry. Der Christian hat mir die Nachricht geschickt. BlackBerry bestätigt, dass es keinen Google Play Store geben wird für den BlackBerry. Und das ist auch irgendwo logisch. Ich habe ja schon nach dem Sinn gefragt, was da überhaupt noch einen Sinn hätte, ja, nicht einfach auf Android umzusteigen. Außerdem müsste eine Android-Emulation laufen. Ja, und das wäre sehr aufwendig, denke ich mal, würde auch ziemlich das Gerät runterziehen von den Leistungen her. Und deswegen sei das also nicht geplant. Und es wird nach wie vor nur angepasste Android-Anwendungen geben für den BlackBerry 10 in dem BlackBerry eigenen Store. Gut. Dann hat der Tilo mal seine Erfahrungen mit Android 4.4 und Nexus 5 geschildert. Und auch wenn der Text sehr lang ist, werde ich ihn euch mal komplett vorlesen. Ich hoffe, ich habe jetzt noch zu viel Lesefehler drin. Okay, also Leute. Erfahrung Android 4.4 und Nexus 5. Ein etwas längerer Text, aber vielleicht interessieren die Themen jemanden. Ich bin jetzt mit dem aktuellen Ancast durch. Anbei noch ein paar Bemerkungen von meiner Seite hinsichtlich der SMS-Integration und Hangouts kann ich Entwarnung geben. Ich hatte auch Bedenken, ob ich dann nicht aus Versehen SMS verschicke. Dem ist aber nicht so. Wenn man eine SMS bekommt, wird die als weiterer Thread in die bestehenden eingefügt. Diese werden sehr deutlich als SMS markiert. Wenn man selbst eine SMS schreiben möchte, muss man explizit die Telefonnummer auswählen. Zusätzlich steht dahinter noch einmal, dass es sich um eine SMS handelt. Da kann man meiner Meinung nach nichts Falsches auswählen. So. Gut. Android 4.4 finde ich super. Ich kann gar nicht sagen, welche Details dies bewirken, aber es wirkt sehr viel moderner als Android 4.3 auf dem Nexus 4. Details wie die diversen Transparenzen, das helle Design und vor allem die großen Icons, die ich anfangs sehr befremdlich fand, nun aber nicht mehr missen möchte, sorgen für ein rundum schlüssiges Nutzererlebnis. Die Geschwindigkeit, Wechsel zwischen den Apps etc. suchen seinesgleichen. Eigentlich wollte ich wieder zum G2 wechseln, welches circa 30 Tage besessen habe. Mittlerweile bin ich aber nicht mehr sicher. Das Nexus hat das bessere und schlankere Betriebssystem, aber das G2 die noch bessere Hardware. Das G2 fasst sich besser an, da alle Kanten abgerundet sind und das Display glas über den Rand geführt wird. Vor allem begeistert beim G2 aber das geniale und größere Display bei gleichen Gehäuseabmessungen, die bessere Kamera und vor allem der Akku. Das G2 hält nicht nur im Verhältnis 2300 zu 3000 mAh länger, irgendwie ist das Gerät auch effizienter. Ich bin mit dem G2 auf 2 Tage Laufzeit gekommen, so etwas hatte ich noch nie zuvor. Zum Vergleich, das Nexus 5 lade ich jeden Tag und habe spätestens abends noch 10 bis 20% übrig. Bei anspruchsvollen Tagen oder Radtouren, wo man vielleicht noch die Strecke aufzeichnen müsste, wird man mit dem G2 locker bis zum Ende des Tages kommen. Aktuell stehe ich vor der Entscheidung, Nexus 5 behalten, beziehungsweise wegen 2 Pixelfehlern neu zu bestellen oder wieder zum G2 und dann einem Custom ROM zu wechseln. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob man mit den Custom ROMs auch auf das pure Android 4.4 Erlebnis kommt. Aktuell funktionieren ja einige wichtige Sachen wie die Transparenzen noch nicht. Richtig genial wäre eine deutsche Pure Google Edition des G2. Diese würde ich sofort kaufen. Der Aufpreis wäre dabei egal. Immerhin nutze ich das Gerät täglich. Gut. Also zunächst mal herzlichen Dank für diesen ausführlichen Erfahrungsaustausch. Muss ich ehrlich sagen, so ganz so gut kommt das Nexus 5 wieder, aber im Prinzip nicht weg. Ja? Also du hast ja auf wirklich viele Hinweise gegeben, dass das G2 besser ist als das Nexus 5. Ja? Obwohl eben das Nexus 5 nicht schlecht ist. Ja? Das mit dem Android 4.4 und den Transparenzen, da kann ich dir nur zustimmen. Das ist nämlich das, was du im ersten Teil so schön ausgedrückt hast. Android 4.4 finde ich super. Ich kann gar nicht sagen, welche Details das bewirken, aber es wirkt sehr viel moderner als Android 4.3 auf dem Nexus 4. Klar, das ist eben damit mit diesen Transparenzen geschuldet. das verändert das gesamte Gefühl an dem Handy überhaupt. Ja, es ist fantastisch. Aber diese Transparenzen fehlen eben bei dem alten, für die alten Geräte, und das ist das, was eben unverzeihlich ist. Ja. Deine Aussage hier hat mich noch bekräftigt, hier das nochmal zu erwähnen. Also auf jeden Fall danke dafür. Es werden sicherlich einige Leute das sehr interessant finden und dann auch genau abwägen, was sie davon halten, beziehungsweise was für Geräte für sie dann in Frage kommt. Ja. Ich habe hier auch noch einen Kommentar jetzt, hier ganz aktuell, das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, vom Thilo. Ich habe gesagt, super, danke für deine Erfahrung, das werde ich einbauen. Klar, habe ich auch jetzt gemacht. Hey. Dann schreibt der Thilo nochmal, also ich habe nun aber wieder beide Geräte. Ich werde die nun eine Weile behalten und mich dann von einem trennen. Das Display des Nexus 5 ist ausreichend hell und sehr nett anzusehen. Nur wenn man die Displays direkt vergleicht, sieht man, dass das G2 doch noch um einiges farbiger und das Schwarz schwärzer wirkt. Beides sind aber sehr nette Geräte. Aktuell tendiere ich zum G2, bei dem ich das Look and Feel nun an ein natives Android angenähert habe. Okay. Gut, gut, gut. Dann komme ich zum letzten Punkt vom Uncast heute, der App der Woche. Und diesmal hat's ein Spiel wieder gemacht, Tap the Frog HD. Ja, ich habe heute in der Rivus-Wochensicht etwas von simplen Spielen erzählt, ja, und die Magie, die dahinter steckt, ja, der Grund, warum Retro-Spiele so beliebt sind, das Simple. Ja, und das hat sich dann auf einmal bei den Smartphones sehr stark bemerkbar gemacht, dass dieses Spielkonzept immer noch aktuell ist und eben für Touchscreen besonders gut ist. Das, glaube ich, sieht man an so Spielen wie Angry Birds, ja, das ein umwerfender Erfolg hatte, aber auch an solchen Spielen wie Tap the Frog. Ja. So ganz neu ist es gar nicht mehr. Ja. Es immerhin haben schon 15 Millionen Leute dieses Spiel heruntergeladen. Und was geht's? Man hat Frösche und muss relativ simple Aufgaben erledigen. Das kann sein, einfach Frösche in einer bestimmten Farbe anzuklicken, ja, oder auszumalen, ja, oder über Hindernisse zu springen, mit Rotoren in die Luft zu fliegen, ja, oder mit dem Skateboard mal zu rasen und nicht gegen Hindernisse zu knallen. Ja. Alles ganz, ganz simpel. Und alles macht riesig viel Spaß. Ja. Unglaublich. Ich hab's am Anfang nicht gedacht. Ja. Ich hab gedacht, na toll, jetzt muss ich für die Frösche da wegzupoppen, muss ich da drauf drücken, zack, zack, zack, zack, und dann verschwinden die. Ja, was soll das sein? Ja. Dann kommt der nächste Level, dann kommt der nächste Level und der nächste Level, und es wird immer besser und immer besser. Ja. Und dann auf einmal merkt man, dass man schon ziemlich lange mit dem Spiel rummacht, und ja, dann weiß man, dass das Spiel die App der Woche verdient hat. Ja. Auch die Reviews fallen ganz gut aus, 4.5, ja, das ist gar nicht mal übel. 14 Minigames gibt's in diesem Spiel. Es gibt einen Multiplayer-Modus, ihr könnt euch natürlich schon vorstellen, was da dann rund ist, ja. Oh, wie es da dann rund geht, ja, und natürlich kann man auch seine Highscores, ja, seine Ränge, ja, hier auf die Social Networks posten, ja, um ein bisschen anzugeben, ja, oder sich auch lächerlich zu machen, je nachdem, ja. und wie gesagt, simples Prinzip, toller Level-Design, finde ich, und ja, es ist einfach, es macht riesen Spaß und man bleibt drin. Also das, was hier 148apps.com mal geschrieben hat, die haben einfach gesagt, addictive, ja. Also das heißt, süchtig, Mann. Und das stimmt. Ja, also wirklich, ne? Deswegen, nicht herunterladen, wenn ihr das denkt, ihr tut sowieso schon zu viel Zeit für Spielen zu nutzen. Schön ist eben dieses Angry Birds Prinzip, dass man immer nur kurze Levels hat, nur kurze Aufgaben hat und kann dann einfach aufhören wieder, ja, und dann, wann man will, wieder weitermachen. Das ist besonders schön und eins von den Erfolgsrezepten, finde ich. Und das ist halt hier sehr gut umgesetzt. Also Tap the Frog HD. Ja, im Play Store erhältlich, 79 Cent kostet das Ganze. Es gibt auch eine Tap the Frog ohne HD, ohne HD. Das kostet dann nichts. Und da könnt ihr es zumindest mal ausprobieren. Wie gesagt, die Grafik ist sehr, sehr schön in der HD-Version. Auch auf jetzt Tablets, die jetzt nicht unbedingt mit der größten Auflösung ausgestattet sind. Macht richtig Spaß. Ja, Leute, das war's dann für heute vom Uncast mal wieder. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, nur her damit. Unter Google Plus findet ihr die Uncast Community. Ja, einfach oben in der Suche Uncast eingeben und da unten taucht dann die Community auf. Oder ihr schreibt mir eine Mail, ganz einfach. rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. GPG-Key, heute habe ich wieder Probleme, ja. GPG-Key findet ihr auf der Seite uncast.thenetcast.com. Bitte denkt daran, immer an die Mehrzahl denken, ja. Also thenetcasts.com, schon landet ihr woanders. Und auch hier möchte ich heute mal wieder das Intro und das Outro erwähnen, nämlich das kommt von dem fabelhaften, und es ist nicht nur so dahin gesagt, Zero Project, ein griechischer Künstler. Und der Titel heißt Infinity. Und ich habe hier auch die Homepage von Zero Project verlinkt. Sein neues Album erscheint am 7. Dezember 2013, heißt Andromeda. Und da könnt ihr euch schon mal drauf gefasst machen für tolle elektronische Sounds von diesem Zero Project. Jo. Und damit verabschiede ich mich von euch. Wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. And volumes rule the world.